gehen zur Arbeit, doch wie nur? Dein Auto ist schon seit längerem kaputt und die Versicherung zahlt nicht, denn du bist selber schuld, ja? Wie es deinen Kindern geht, weißt du selber nicht. Du hast vom Staat das Geld kassiert und sie danach ins Heim geschickt. Alle reden auf dich ein, was ist los mit dir? In letzter Zeit wirkst du so deprimiert, Keine Chance, auch wenn du ab und zu mal kämpfen tust. Die meisten Leute sind doch schwul geworden, so wie Winnie Pooh. Du häkelst dir einen Schal, es ist kalt geworden. Der Hund bellt dich an, du hast den Ball schon längst geworfen, Was eine Welt, sie hängt tagelang am Strick. Und nach einem Monat merkst du, dass es deine Freunde nicht mehr gibt. Mal einen Tipp, lass deinen Homie lieber kreisen ziehen. Er würde jeden Menschen töten, bloß für seine Medizin. Sieh dich an, du bist nicht zum Geburtstag ein Strick. Geht auf oder nicht? So ist das. Du hast gelernt, wie es ist und jetzt wirst du gefickt. Bleib locker, Bruder, komm schon. So ist das. Du hast das Lesen nie gelernt, wirst von jeder Frau beherrscht. Öffne niemals sein Herz. So ist das. Ich schreibe Zeilen für dich, sag mal, merkst du das nicht? Geht auf jetzt für mich. So ist das. Alle Lottoscheine, doch gewinnst keinen Jackpot. Aufgrund der Narben am Körper pumpst du ständig nur rechts. Und keine Menschenseele hört dir jemals zu, wenn du sprichst. Und die Schulden bei der Bank nerven wie Pickel im Gesicht. Dank den Kork-Schellen-Schwellungen gehst du nicht mehr zum Mars. Denn die Nachfrage war größer als die Entfernung zum Mars. Dank den Tabletten von Oma fühlst du rein gar nichts mehr. Und die Prügel von deiner Ex war gar nicht mal so verkehrt. Du hattest Angst vor der Zukunft, aber das brauchst du doch nicht. Denn sie wird so wie ich, nur ein Strich und mehr nicht. Und deinen Urlaub kannst du wohl vergessen, wunder dich nicht. Im Knast läuft alles anders, Bruder, nimm dir einen Strick. Alles unter einer Decke, wer ist dann der Boss? Und vom Sex weißt du gar nichts mehr, Honig im Kopf. In der Zelle bist du besser als jede Hengstparade. Lass ihn am Kork ziehen, denn fürs Ficken bist du zu schade. Sieh dich an, du bist nicht zum Geburtstag ein Strick. Geht auf oder nicht? So ist das. Du hast gelernt, wie es ist und jetzt wirst du gefickt. Bleib locker, Bruder, komm schon. So ist das. Du hast das Lese nie gelernt, wirst von jeder Frau beherrscht. Öffne niemals sein Herz. So ist das. Ich schreibe Zeilen für dich, sag mal, merkst du das nicht? Geh auf jetzt für mich. So ist das. Sieh dich an, du bist nicht zum Geburtstag ein Strick. Geh auf oder nicht? So ist das. Du hast gelernt, wie es ist und jetzt wirst du gefickt. Bleib locker, Bruder, komm schon. So ist das. Du hast das Lesen nie gelernt, wirst von jeder Frau beherrscht. Öffne niemals sein Herz. So ist das. Ich schreibe Zeilen für dich, sag mal, merkst du das nicht? Geh drauf jetzt für mich. So ist das!